Erster Männer aus Israel kamen zu mir. Sie waren wichtige Leute. Sie setzten sich vor mich hin. Zweiter, dann sprach der Herr Jahwe zu mir. Dritter Menschensohn, diese Männer lieben ihre Götzen. Sie haben damit viel Falsches getan. Soll ich ihnen antworten? Vierter, darum spricht zu ihnen, so sagt der Herr Jahwe. Jeder aus Israel, der Götzen liebt, tut Böses. Er geht dann zu einem Propheten. Ich, Jahwe, werde ihm selbst antworten. Das tue ich wegen seiner Götzen. Fünfter, ich will Israel damit erreichen. Sie haben sich von mir abgewandt. Das taten sie wegen ihrer Götzen. Sechster, darum spricht zu Israel, so sagt der Herr Jahwe. Ändert euch und wendet euch von euren Götzen ab. Kehrt euch von allem Bösen ab. Siebter, jeder aus Israel und jeder Fremde, der bei ihnen lebt, soll hören. Wenn er sich von mir trennt und Götzen liebt, tut er Böses. Er geht dann zu einem Propheten, um mich zu fragen. Ich, Jahwe, werde ihm antworten. Achter, ich werde gegen diesen Menschen sein. Ich mache ihn zu einem Beispiel und einem Sprichwort. Ich werde ihn aus meinem Volk entfernen. Dann werdet ihr wissen, dass ich Jahwe bin. Neunter, wenn ein Prophet sich verführen lässt und etwas sagt, dann habe ich, Jahwe, ihn verführt. Ich werde ihn bestrafen. Ich werde ihn aus meinem Volk Israel entfernen. Zehnter, beide werden ihre Schuld tragen. Der Fragende und der Prophet sind gleich schuldig. Elfter, so soll Israel nicht mehr von mir abweichen. Sie sollen sich nicht mehr mit Bösem schmutzig machen. Sie sollen mein Volk sein. Ich will ihr Gott sein, sagt der Herr Jahwe. Zwölfter, dann sprach der Herr Jahwe wieder zu mir. Dreizehnter Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt und mir nicht treu ist, dann werde ich es bestrafen. Ich werde das Brot wegnehmen und Hunger schicken. Ich werde Menschen und Tiere aus dem Land entfernen. Vierzehnter, wenn diese drei Männer dort wären, Noah, Daniel und Hiob. Sie würden nur sich selbst retten. Das sagt der Herr Jahwe. Fünfzehnter, wenn ich wilde Tiere in das Land schicke. Sie machen das Land leer. Es wird eine Wüste. Niemand wird mehr dort leben wegen der Tiere. Sechzehnter, wenn diese drei Männer dort wären, sagt der Herr Jahwe. Sie würden keine Söhne oder Töchter retten. Nur sie selbst würden gerettet. Das Land aber wird eine Wüste. Siebzehnter, oder wenn ich Krieg in das Land bringe. Ich sage, das Schwert soll durch das Land gehen. Ich werde Menschen und Tiere entfernen. Achtzehnter, wenn diese drei Männer dort wären, sagt der Herr Jahwe. Sie würden keine Söhne oder Töchter retten. Nur sie selbst würden gerettet. Neunzehnter, oder wenn ich Krankheit in das Land schicke. Ich werde meinen Zorn darüber ausgießen. Ich werde Menschen und Tiere entfernen. Zwanzigster, wenn Noah, Daniel und Hiob dort wären, sagt der Herr Jahwe. Sie würden keinen Sohn oder keine Tochter retten. Nur sich selbst würden sie retten. 21. Aber so sagt der Herr Jahwe, ich werde vier schlimme Strafen nach Jerusalem schicken. Das sind Krieg, Hunger, wilde Tiere und Krankheit. Ich werde Menschen und Tiere entfernen. 22. Aber einige Menschen werden dort überleben. Sie werden ihre Söhne und Töchter retten. Sie werden zu euch kommen. Ihr werdet sehen, wie sie leben und was sie tun. Dann werdet ihr Trost finden wegen des Unglücks, das ich über Jerusalem gebracht habe. 23. Sie werden euch trösten, wenn ihr seht, wie sie leben und was sie tun. Dann werdet ihr verstehen. Ihr werdet verstehen, dass ich alles mit gutem Grund getan habe, sagt der Herr Jahwe.